Denk daran, solange es Zeit ist. Denk daran, solange es Zeit ist. Gib Gott eine Chance. Gib Gott eine Chance. Und versüß dir das Leben. Versüß dir das Leben. Fang Grillen und härte den Stahl. Fang Grillen und den Stahl. Tut Gutes und tut es schnell. Tut Gutes und tut es schnell. Diana 200 Stundenkilometer. Kommen wie nie zuvor. Sachschäden, Menschenleben. Menschenleben. Kehr ein und um. Kehr ein und um. Komm drüber hinweg. Du kannst es nicht, kannst es nicht mit dir nehmen. Gehen, immer weitergehen. Bei grünem Licht. Denk daran. Ich bin fertig. Mein Koffer ist gepackt. Er ist so leicht, Federn könnten drin sein. Fluggepäck. Was muss ich dir jetzt sagen? Leb wohl. Sag nichts, Jennifer. Sag, wenn du kannst. Es war leicht. Es war schön. Es wird leicht sein. Es war schön. Ich sage besser nichts. Gehst du zuerst oder gehe ich? Du kannst nachsehen, ob kein Taschentuch von mir zurückgeblieben ist. Ich lasse immer eins liegen. Ein Tuch zum Winken mit einem Tropfen Parfum darin. Keinen Tränen. Gehen wir miteinander? Nein. Bis auf die Straße. Wie du willst. Es kommt nicht mehr darauf an, ist das nicht so? Ja, so ist es. Erdgeschoss? Erdgeschoss. Es wird leicht sein. Es wird leicht sein. Es wird leicht sein. Ich muss noch die Rechnung bezahlen. Es wird leicht sein. Ich gehe voraus. Ich gehe. Montagen und Dienstagen. Keine Angst vor Montagen und Dienstagen. Letzter Tag für Reiher und Fledermaus. Letzter Tag für Reiher und Fledermaus. Du kannst es nicht mit dir nehmen. Du kannst es nicht mit dir nehmen. Hände weg von Herzen und Siegeln. Hände weg von Herzen und Siegeln. Fühlt selber, seht selber. Fühlt selber, seht selber. Hör zu und geh mit, weitergehen. Hör zu und geh mit, weitergehen. Näher zu ihm, näher zu nichts. Näher zu ihm, näher zu nichts. Denk daran, bau auf uns, setz auf uns, solange es Zeit ist, denk daran. Jennifer. Jennifer! Jennifer! Treffen der Veteranen! Treffen der Hammer! Sie. Treffen der alten Trommler! Sie muss hier vorbeigekommen sein. Mit einem Koffer. In rosa und weiß. Mit Locken, die über die Ohren fallen. Die sehen Sie nicht wieder. Aber fragen Sie mal den dort, ja? Den von der Polizei. Den mit dem Helm auf dem Kopf und dem Knüppel in der Hand. Treffen der Veteranen! Weit kann sie nicht sein. Sieht aus wie alle. Und ist es doch. Sind Sie ein Angehöriger? Ich habe gleich angefangen zu laufen, als ich merkte, dass es anders kam. 100 Meter Vorsprung hatte sie. Ach, was Vorsprung? Sie sind ein sehr netter Mensch. Aber ich muss zuerst die Kinder da über die Straße führen. Dann reden wir weiter. Nicht wahr, Kinder? Ja, bring uns, trag uns, komm, Hampelmann. Komm, Feiler, alter Polizeiaugenblick. Oh ja, toll. Jennifer! Du? Gib mir deinen Koffer. Jan. Bist du wahnsinnig? Du stehst hier und bläst deine Handballen und streichst dir auch noch das Haar aus der Stirn. Wir gehen zurück. Ja. Wie hast du nur gehen können? Ich werde es dir nie verzeihen. Jan. Ich sollte dich schlagen. Vor allen Leuten schlagen werde ich ja, dich. Ja, wirst du noch einmal fortgehen, wenn ich dich vorschicke? Nein. Weißt du wieder, wo du hingehörst, obwohl du den Verstand verloren hast? Ich weiß nur keinen Platz mehr für uns, aber wenn du ihn wüsstest, wüsste ich ihn auch. Ich weiß ihn! Sag, ob es nicht ein Wink war. Als ich die Rechnung verlangte, hörte ich, dass ein Zimmer oben frei geworden ist, auf der Straßenseite, im 30. Stock. Da musste ich doch innehalten und ich meinte, dir nachgehen und es dir sagen zu müssen. Sag, weil du es dir doch gewünscht hast und weil ich dir noch keinen Wunsch erfüllt habe und nichts geschenkt. Küss mich. Auch auf der Straße. Auch vor dem Fenster mit den Orangen und brauner Ananas. Auch vor dem Kreuz des Rettungswagens und dem Dromedar, das der Zirkusmann hier vorüberführt. Auch vor den Kernen, die geflogen kommen von Pfirsich und grüner Dattel, die Mulatten wegwerfen. Du fürchtest dich nicht, dein Gesicht zu verlieren auf der Straße? Nein. Und ich weiß schon, warum. Ja? Weil jeder sehen kann, dass ich bald ganz verloren sein werde. Und fühlen kann, dass ich ohne Stolz bin. Und vergehe nach Erniedrigung. Und dass ich mich jetzt hinrichten ließe von dir. Oder wegwerfen wie ein Zeug. Nach jedem Spiel, das du ersinnst. Du musst da mal sehr stolz gewesen sein. Und ich bin jetzt sehr stolz auf dich. Jennifer. Oh, es ist nichts. Oh, aber mich schwindelt. Weil du mich geliebt hast oder weil du mich wieder lieben wirst. Halt mich fest. Sprich nicht mehr. Gleich sind wir da. Du wirst zwischen frische Tücher gelegt, bekommst zu trinken, Eis auf die Stirn und eine Zigarette. Kein Wort mehr. Ich glaube beinahe, ich war ohnmächtig. Verzeih mir. Ich wusste nicht, dass man so ohnmächtig werden kann. Auch eine Erfrischung? Auch eine Zigarette? Nur einen Schluck Wasser. Dreißigstes Stockwerk ist natürlich besser als siebentes. Und beides ist sehr viel besser als zur Ebene Erde wohnen. Besonders hier. Überall. Oben ist die Luft dünner. Die Geräuschwellen gleiten ab an den Mauern. Alles sinkt so sichtbar zurück in ein Flussbett, auf dem Treibholz schwimmt. Ehemalige Gefährten, alte Lasten, hilflose Flößer mit kurzgestreckten Zielen. Eine Miniaturausgabe des Alltags ist belustigend. Aus einiger Entfernung betrachtet schrumpft der gesunde Menschenverstand ein und sieht einem Gram Stumpfsinn zum Verzweifeln ähnlich. Die beiden hatten ihm wohl schon nicht mehr den gesunden Menschenverstand. So reden Sie? Einfühlung. Ja? Und hat sie ihn je erlaubt? Es gibt einiges in den Höhen, wo die Adler nicht wohnen. Freiheit. Ein Unwesen, das die Phalanx der Liebenden in Besitz nimmt und verteidigt, voller Verblendung. Und sie, der ich auf den Fersen bin, solange ich denken kann, die von nirgends herkommt und nirgends zu Hause ist und diese Horste begünstigt, die so geduckt unten geht und plötzlich über den Asphalt und auffliegt, damit ihre Füße keine Spur lassen. Die Liebe, könnte ich sagen. Eine Zigeunerin, die wir nicht fassen und hierher bringen können und die nie aussagen wird. Nirgends zu finden, schon nicht mehr zu finden, wo sie eben noch war. Und ich könnte schwören, dass sie, die gestern noch jene beiden liebte, den Kakteenpurpur aufgehen und die Pappel ins Dunkel ragen ließ, heute schon andere liebt und die Mimosen zusammenzucken lässt. Dass sie sich kein Gewissen macht, sondern ihr schwarzes Mieder fest schnürt, ihren roten Rock wirbeln lässt und wieder jemand die Welt verdunkelt mit ihren vor Trauer unsterblichen Augen. Weiter. Wie sieht es im 30. Stock aus? Das Zimmer ist lichter als der Tag. Wenn man von Einkäufen zurückkommt, brät man Fische mit faden Glotzaugen in der Kochnische und wäscht ein paar Strümpfe und ein paar Socken im Bad, hängt sie über den stählernen Arm, an dem man auch Gymnastikübungen machen könnte, wenn man nichts Besseres zu tun hätte. Man nennt das schon Zuhause, beugt sich manchmal aus dem Fenster, rauft Stroh und Binsen aus der Besenreklame und klebt sie an die Wand, damit das Zimmer einem Nest ähnlicher wird. Man sperrt zweimal die Tür ab und steht noch ein drittes Mal auf, um nachzusehen, ob sie verschlossen ist. Immer seltener geht man aus. Man hat keine Zigaretten und einer von beiden will sie kaufen gehen. Aber man geht dann doch zu zweit. Briefe von Eichhörnchen. Massenweise. Die Post häuft sich. Und Billy und Frankie tanzten auf dem Korridor auf und ab und sahen durchs Schlüsselloch. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Poet, Schwachsinniger, was denkst du dir aus für das Mädchen? Zum Teufel mit ihr! Und für ihn? Er ist schlau, aber es hat ihn erwischt. Schlau, Kopf, Lästermaul, die Welt ist faul. Na, du sagst schon. Spanische Folter. Spanische?

Noch einen doppelten. Wissen Sie, ich hätte nur gern einmal... Ich halte Sie nicht auf. Aber nein, kenne das. Kennt niemand. Das nicht, aber ein paar Worte täten gut. Nur so. Sie sind ein sehr netter Mensch. Ist das eine Zeitung von heute? Natürlich, nehmen Sie. Mal einen Blick hineinwerfen. Seit Tagen habe ich nämlich keine Zeitung mehr gelesen. Und bei uns, ich meine, da drüben hat die Regierung gewechselt. Ich hätte keine Ahnung. Die Zeit. Können Sie nicht ein anderes Programm suchen? Kann's ja versuchen. Du kannst es nicht. Halt! Stehen bleiben! Bei Licht halt! Schön gestorben. Schön geflogen. Ja. Aber er... war nicht da, ist nicht gekommen. Schweinerei. Ich hab mir den Pelz versenkt. Bin auch fast geflogen. Was melden wir? Gründliche Explosion und schlechte Berechnung. Ein Toter zu wenig. Und der Meister wartet unten in der Halle, wollte sich's anhören. Ich trau mich nicht vor ihn. Hat mein Fell versenkt. Horch, sie kommen schon. Gaffer, wir klettern außen herunter, springen durchs Zimmer, hinaus, weg. Pfui, da sieht's aus. Schwarz wie die Hölle. Brandig. Raucht noch. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Sie ist allein gestorben. Ja. Und warum? Weil er plötzlich, als die Entscheidung gefallen war, Lust verspürte, allein zu sein. Eine halbe Stunde lang ruhig zu sitzen und zu denken, wie er früher gedacht hatte. Und zu reden, wie er früher geredet hatte. An Orten, die ihn nichts angingen und zu Menschen, die ihn auch nichts angingen. Er war rückfällig geworden. Und die Ordnung streckte einen Augenblick lang die Arme nach ihm aus. Er war normal, gesund und rechtschaffen wie ein Mann, der vor dem Abendessen ein Glas in Ruhe trinkt und aus seinem Ohr das Geflüster einer Geliebten und aus seinen Nüstern den hinreißenden Geruch verscheucht hat. Ein Mann, dessen Augen sich wieder beleben an Druckerschwärze und dessen Hände sich schmutzig machen müssen an einer Theke. Er war gerettet. Die Erde hatte ihn wieder. Jetzt wird er längst zurück sein und bei schlechter Laune und mit mäßigen Ansichten lange leben. Und vielleicht nie vergessen. Ja. Meinen Sie? Ja. Sind wir am Ende? Ja, gehen Sie. Den langen Gang hinunter bis zum Paternoster. Sie kommen zu einem Nebenausgang. Niemand wird Sie aufhalten. Die Anklage? Bleibt aufrechterhalten. Das Urteil, Ihren Spruch, werde ich nie erfahren. Welcher Blitz schwimmt in Ihren Augen, Euer Gnaden? Mit welchem Vorbehalt fragten Sie und mit welchem antworten Sie jetzt? Schweigen? Bis zuletzt? Sie hörten »Der gute Gott von Manhattan«, Hörspiel von Ingeborg Bachmann. Die Personen und ihre Sprecher waren »Der gute Gott« Charles Renier, Richter Kaspar Brüninghaus, Jan Martin Benrath, Jennifer Gustl Halenke, Billy Joachim Hege, Frankie Kurt Beck, Zigeunerin Mila Kopp. Ferner wirkten mit Ernst Ehlert, Horst Kräuter, Annette Roland, Walter Starz, Robert Rathke, Wolfgang Schwarz, Hans Bernhard, Waldemar Timm, Brigitte Lohmann, Peter Schmolke, Friedrich von Bülow, Ulrich Götsch und Alf Reigel. Ton Fritz Basan. Schnitt Alice Köhl. Musik Peter Zwetkow. Regie Gerd Westphal. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit Radio Bremen und dem RIAS Berlin aus dem Jahre 1958.